الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Heute werden wir mit Allah subhanahu wa ta'ala über As-Sadaq sprechen. As-Sadaq ist ein anderes Wort für Mahr. As-Sadaq ist ein anderes Wort für Mahr. Ihr wisst, was Sidq bedeutet oder Sadaqa. Was ist Sadaqa eigentlich? Brüderlichkeit, Freundschaft. Wenn zwei Personen sich, wie sagt man das, also es zieht sie gegenseitig an. Der eine mag die Anwesenheit des anderen. Und was ist Siddiq? Siddiq ist ein Freund. Siddiq oder Sadiq ist ein Freund. Und von diesem Wort kommt auch Sadaq, Nikah oder Esh al-Mahr. Das ist die Brautgabe in Deutsch. Das ist dieses Geld oder dieses Vermögen oder all das, was einen Wert hat. All das, was man in der Tijara benutzen kann, im Handel, kann man als Sadaq geben, als Nikah. Barakallahu fikum. Ihr wisst also, um was es geht, um Mahr. Die Brautgabe. Dieses Geld, was man der Frau, das, was man der Frau beim Schließen des Ehevertrages, dieses Geld, was man ihr aushändigt. Da gibt es einige Punkte, die wir auf jeden Fall lernen müssen. Barakallahu fikum. Und ich bin überzeugt, dass viele von den Brüdern diese Sachen nicht wissen. Und das ist keine gute Sache. Das ist keine gute Sache, ganz besonders, wenn man verheiratet ist oder man hat geheiratet, hat aber die Scharia Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sache nicht befolgt. Was es Mahr angeht, Mahr ist wajib nach Koran und nach Sunnah und nach Ijma' der islamischen Gelehrten. Es gibt keine Meinungsverschiedenheit bei den islamischen Gelehrten und es gibt keinen einzigen Alim, der jemals gesagt hätte, Mahr wäre nicht wajib. Dass dieser Mahr, die Brautgabe, dass das nicht Pflicht ist. Barakallahu fikum. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ أَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und gibt euren Frauen, die ihr heiratet, صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, gibt ihnen ihre Brautgabe, die ihnen zusteht. فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ أَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا. Wenn aber die Frauen etwas von diesem Mahr, was ihnen gehört, was du ihr ausgehändigt hast, wenn sie euch etwas freiwillig davon geben, ohne dass du es wegnimmst, sie gibt ja freiwillig von dem Geld, was du ihr gegeben hast, فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا. Du darfst es ruhig, also mit einer ruhigen Seele, darfst du es essen, nehmen und essen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Dass du ihr aber etwas wegnimmst von ihrem Geld, das ist Haram. Das ist ein gestohlenes Geld. Das gehört ihr. Dieser Mahr, den du ihr gegeben hast, du darfst nichts davon nehmen, außer sie gibt es dir freiwillig. Barakallahu fikum. Ayo. Das ist der erste Beweis. Was? Koran. Der zweite Beweis. وَلِفِيَلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمْ يَكُنْ يَخْلِ النِّكَاحِ مِنْ صَدَاقِ وقال التمس ولو حاتما من حديد. Der Prophet s.a.w. hat kein einziges Mal geheiratet, dass er nicht Mahr gezahlt hat, alayhi salam. Und er sagte einem der Sahaba, التمس ولو حاتما من حديد. Gib ihr Mahr, gib ihr Brautgabe, wenigstens ein Ring aus Metall. Hadid ist Stahl oder Eisen. Kein Gold und kein Silber. Wenigstens das, wenn du nichts anderes hast, gib ihr ein, wie nennt man also diese Klunker, was nicht Silber sind und auch nicht Gold, in unserer Zeit? Kupfer. Na, warte, la. Diese Klunker, die man tragt, sieht so glamourös aus, ist aber unecht. Imitat. Echt? Schmuck. Imitat. Imitat ist das beste Schmuck, was? Sowieso. Was? Halas, es gab auch Frauen in dieser Zeit, sie konnten sich nicht Goldringe und auch keine Silberringe leisten, aber sie konnten sich diese Imitatringe leisten. Ja? Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Iltamis walau khatiman min hadid." Finde wenigstens einen Ring aus Hadid, ein Imitat, ja? Wenigstens eins aus Eisen, aus Metall. Ja? Was bedeutet das? Der Prophet befehlt ihm. Und Befehl bedeutet? Pflicht. Aywa, barakallahu fikum. Aywa, wa ajma ahlul ilmi ala mashru'iyyatihi. Und alle islamischen Gelehrten sind sich einig, dass das vorgeschrieben ist, Mahr zu zahlen. Mahr zu zahlen. Aywa, amma miqdar. Wie viel ist Mahr? Wie viel ist die Mindestgrenze? Und wie viel ist die höchste Grenze? Es gibt keine Grenze. Nicht die Mindestgrenze und auch es gibt auch keine Höchstgrenze. Ja? Man gibt der Frau das, was so eine Frau verdient. Oder das, was üblich ist, in diesem Ort zu bezahlen. Ja? Das, was hier zu beachten ist, man darf nicht den Weg des Scheitans befolgen, indem man in dieser Sache übertreibt. Ja? Tabdhir und wie sagt man das? Verschwendung und dass man etwas Sinnloses macht. Ja? Nur um sich wichtig zu machen, sich wichtig zu stellen. Ja, ich habe meiner Frau so und so viel gezahlt, hin und her. Ja? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite darf man auch nicht, wie sagt man das? Geizig sein, kleinselig, weißt du? Dass du guckst, dass du irgendwie durchkommst. Wie zum Beispiel, wenn du dir Kleider kaufst oder irgendwas anderes. Du schaust nur auf Aktion, Angebot. Da, das ist auf 50%. Bei Heirat darfst du das nicht machen. Es geht ja nicht um irgendein Kleidungsstück, was du kaufst. Und jetzt sagst du, oh, ich guck 50%, minus 30%, dass ich irgendwo eine billigere Frau bekomme. Nein, da musst du ein Mann sein. Verstehst du mich, Barakallahu? Fikum. Ayo. Ist das erlaubt, zum Beispiel, es gibt diese Mulla, was bei uns ist, ja ausgemacht. Das nein. 2000 es gibt, nein, das ist Blödsinn. Die Frau alleine sagt, ich will so und so viel. Oder sie sagt, und du sagst, na, das ist mir zu teuer, geht das ein bisschen weniger. Sie ist die entscheidet, wie viel. Kein Hodja und kein Vater und kein Großvater, die entscheiden nicht über den Mahr. Sie alleine entscheidet über den Mahr. Ja? Ja? Das ist Haram, oder? Das ist Haram, das ist Bidah, das ist verboten. Was hat Hodja mit ihrem Mahr zu tun? Wird Hodja mit dem Ehemann morgen schlafen oder sie? Ja, wenn der Hodja... Das ist... Ja, deswegen, die Hodjas tun sich in Sachen einmischen, die... Allahu musta'an. Hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Barakallahu fihim. Die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam war wie viel? 400 Silbermünzen. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat für seine Töchter war der Mahr wie viel? Als er sie verheiratet hat, alaihi salatu wasalam, war der Mahr für seine Töchter 400 Dirham. 400 Silbermünzen. Ja, 400 Silbermünzen sind 1284 Gramm Silber. Ah, 1284 Gramm Silber. Silber pro Gramm kostet 1 Euro. 1,5 Euro. Ah, Gramm Silber. 1 Gramm Silber kostet 1 Euro, 1,5 Euro. Was? Das ist circa die Sunna. Es kann mehr sein. Ah, es kann weniger sein. Also 1300 Euro für Mehr ist nichts. Das ist kein großes Geld, Barakallahu Fikum. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Es kann aber auch natürlich mehr sein. Ja? Wenn das üblich ist, zum Beispiel in diesem Land, dass man mehr bezahlt, mit der Voraussetzung, dass der Mann wirklich bezahlen kann. Und das für ihn also, ja? Das wirkt sich nicht negativ auf seine Lebensqualität danach aus, dann ist das kein Problem. Ja? Wenn das üblich ist, dass jede Frau 2.000, 3.000, 4.000 nimmt, ja? Und alle machen das und das ist anerkannt worden. Ja, Aywa? Also wenn die Frau das Mehr nimmt, zum Beispiel 2000 Euro, und in Zukunft wird das Geld gebraucht, das Mehrgeld, kann sie das auch ausgeben? Oder muss sie das behalten, bis was sie... Nein, das ist ihr Geld, sie kann damit machen, was sie will. Aywa. Versteht ihr mich, Barakallahu? Es gibt nur eine Ausnahme und das ist bei ihrem Vater. Manche islamischen Gelehrten sagen, ihr Vater darf von diesem Mehr nehmen, so viel, dass es überhaupt nicht schadet. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu einem Sahabi, Ente wa maluke li abik. Du und dein Geld, ihr gehört zu eurem Vater. Ja. Aber das ist jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, sie ist die Besitzerin des Geldes und sie ist nicht mehr im Obhut ihres Vaters. Der Vater hat seine Verpflichtungen gegenüber dem Mädchen, er hat sie auf den Mann übertragen. Der Wali, der Frau, hat alle Verpflichtungen gegenüber seiner Tochter, er hat sie auf den Mann vertragen, gesagt, Halas, ich nehme die, wie sagt man das, die Last, ja, und ich übergebe sie dir. Allah subhanahu wa ta'ala, ich zeige, ich habe sie dir gegeben, jetzt musst du dich um sie kümmern. Ich bin, Alhamdulillah, ich habe meine Arbeit getan. Ja, ich habe meine Arbeit getan, ich habe das Mädchen erzogen, jetzt gehört sie dir, jetzt stehst du vor Allah subhanahu wa ta'ala mit dir. Und das ist jetzt dein Problem. Und schau, dass du nicht versagst. Ayo. Na, das hat sie also verstanden. Na, Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahmatullah sagt, denn Sadaq oder Mehr zahlt man im Voraus. Wenn wir sagen im Voraus, dann meinen wir hier im Voraus, wenn es sich um den Beischlaf, ha? Oder das sich alleine sein, wie nennt man das? Vereinsamen, oder? Ha? Nein, dass du die Tür zumachst. Dass sie allein sind. Einsam sein? Nein. Meinst du, wenn Mann und Frau zusammen sind? Oder? Nein, wenn Mann und Frau alleine sind in einem Zimmer. Nicht so wichtig. Wann sie alleine sind. Wenn sie alleine sind, bevor das passiert, dass sie alleine sind. Ha? Wenn wir sagen im Voraus, das, dann meinen wir im Voraus, bevor sie zu ihm geht. Oder bevor sie Beischlaf haben. Da ist Mehr zu bezahlen. Und das ist der Asl. Ha? Wenn der Mann, auch wenn Mehr groß ist, wenn der Mann die Möglichkeit hat, zahlt er den Mehr im Voraus. Ha? Auf jeden Fall, der Mehr wird im Vertrag erwähnt. Ha? Und das ist der Asl. Ha? Barakallahu fikum. Das ist der Asl, dass der im Vertrag erwähnt wird. Ha? Und mit dem Vertrag selber, wenn er sagt, ich verheirate dich mit meiner Tochter und du sagst, ich akzeptiere, und sie sagt, ja, ich akzeptiere auch. Mehr ist 2000 Euro. Du sagst, ich akzeptiere 2000 Euro Mehr und du sagst, ja, mit diesem Vertrag, das ist ein Vertrag, wurdest du verpflichtet, den Mehr zu bezahlen. Du bist wajib. Alles? Das Aushändigen, jetzt, das ist eine zweite Mes'ela. Das Aushändigen ist eine zweite Mes'ela, barakallahu fikum. Ja, und auf Frage, und zwar nur, muss er schriftlich sein? Nein. Oder reicht mündlich? Nein, er muss nicht schriftlich sein. Damals die Verträge, also nicht alle Verträge waren schriftlich. Zum Beispiel Kaufvertrag ist meistens nicht schriftlich. Ja? Ich gebe dir die Ware, du gibst mir die Kohle, Hand für Hand. Ja? Wenn wir uns trennen, ist der Vertrag komplett. Das, was wir uns ausgemacht haben, zählt. Fertig. Ja? Warum wurde das aufgeschrieben? Warum hat man das eingeführt? Wegen Betrügereien, wegen bösen Menschen. Ja? Unterschreib hier. Das ist deine Unterschrift. Ihr zwei seid Zeugen. Zeugen. Der Bräutigam. Der Vater der Frau. Stempel. Wenn morgen irgendwas ist, er kann nicht kommen und sagen, nein, ich will nicht mehr bezahlen, ich habe sie nicht geheiratet. Da ist Zettel, du hast sie geheiratet. Wenn nicht, kommst du ins Häfen. Aber der Kadi schnappt dich, dann haben wir ein Problem. Du kannst nicht leugnen. Du sagst, ich habe ihr Talak gegeben. Gut, Meher wurde aber trotzdem wajib mit dem Vertrag. Ja? Habt ihr Geschlechtsverkehr gehabt? Wenn sie sagt, ja, der ganze Meher gehört ihr. Wenn sie sagt, nein, er hat mir Talak gegeben, bevor wir Geschlechtsverkehr gehabt haben, was dann? Nein, der halbe, wie sagt man das? Der halbe Teil gehört ihr. Der halbe Teil gehört ihr und der halbe Teil gehört ihm. Weil der Talak ist von seinerseits gekommen. Wenn aber sie sagt, ich will nicht mit dir schlafen, bis du mir nicht mein Geld gibst. Darf sie das? Die darf das. Die darf das, natürlich. Wenn wir uns ausgemacht haben, dass du das Geld vor dem Geschlechtsverkehr gibst, das ist ausgemacht. Sie hat das Recht, sich zu wehren und sagen, nein, selbst die Kohle auf den Tisch. Aywa. Versteht ihr mich, barakallahu fikum. Wenn aber sie erlaubt oder zustimmt, dann kann sie nicht danach sagen, ja, jetzt will ich nicht mehr, ich will Geld. Versteht ihr mich? Das hätte sie sich am Anfang überlegen sollen. Aber auf jeden Fall, das sind jetzt andere Messal, die werden wir dann später erwähnen, inshallah ta'ala. Nur die Ruhe bewahren, inshallah ta'ala, alles kommt dran. Deswegen, dass ihr mich nicht durcheinander bringt, oder dass ihr euch selber nicht durcheinander bringt, oder dass ihr den ganzen Majlis nicht durcheinander bringt. Gut zuhören, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Auf jeden Fall, zusammengefasst, das, was wir erwähnt haben, es ist nicht unerwünscht oder haram, dass der Mehr groß ist. Das, was unerwünscht ist, ist, dass man die Schritte des Shaitans befolgt. Dass man das Geld wirft, dass man das unsinniges Zeug, wie zum Beispiel in vielen muslimischen Ländern, die Leute befolgen die Ada, Shahawat. Sie befolgen nicht Koran und Sunna. Es werden Kamele geschlachtet. Hunderte Schafe werden geschlachtet. Es wird, A'udhu Billah, es gibt Fotos, inshallah ta'ala, werde ich euch zeigen. Subhanallah, eine Sofra, also ein Esstisch, ein Tablett, so groß wie dieses Zimmer, voll mit Reis und Fleisch. Allahu alam, wie viele Kamele da drinnen sind. Wallahi, und es sitzen nur ein paar Leute da, ein paar dort, ein paar Saudis sitzen, essen. Was wird mit diesem Reis passieren und mit diesem ganzen Fleisch? Alles in die Wüste wird weggeschmissen. Alles irgendwo auf einer Müllhalde. Ist das haram? Wallahi, Allahu alam, wie sich diese Leute vor Allah subhanahu wa ta'ala verantworten werden. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aisha radiallahu anha sagt, a'azamun nisa barakatan aysaruhunna mu'anatan. Rawahu Ahmed wa Bayhaqi wa Hakim wa gairuhum. Aisha sagt, die Frauen mit der größten Baraka, mit dem größten Segen, sind die, die Allahumma stan, aysaruhu mu'anatan, bedeutet die, die am wenigsten, wie sagt man das, Allahumma stan, kostenspielig sind. Eine Frau, für die musst du wirklich viel Geld ausgeben, für alles. Für Meher und danach, wenn du mit ihr lebst, die verlangt nur, kauf dies, kauf das, kauf das. Die ist wirklich teuer. Und das mit ihr zusammen sein, kostet dich ein Vermögen. In solche Frauen gibt es keine Bereke. Die größte Bereke ist in den Frauen, die nicht kostenspielig sind. Die ist zufrieden auch mit wenig. Und das ist allgemein eine Eigenschaft, nicht nur für Frauen, sondern auch für einen Mu'min, für jeden Mu'min. Wie nennt man diese Eigenschaft in der arabischen Sprache? Al-Qana'a. Al-Qana'a bedeutet zufrieden sein, auch mit wenig. Rida bil-Qalil. Du bist zufrieden mit dem, was Allah dir gibt. Alhamdulillah, du teilst es ein. Super, inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala vergisst dich nicht. Der glaubt, Allah wird ihn vergessen. Was ist, weil er hat keine Religion. Wenn du glaubst, Allah wird dich vergessen, dann hast du eine sehr schlechte Meinung über Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sag Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Ala la taghalu fi sadaqi nisa, fa innahu law kana mukrimatan fi dunya aw taqwa inda Allah kana awlakum biha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ma astaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam imra'atan min nisa'i wa la astaqat imra'atun min banati akthara min ithnatay ashrata awqiya. وإن رجلا لا يغلي بالصداقة بصداقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبي وحتى يقول كلفت فيك علق القربة أو قربة أخرجه النسائي وأبو داود. عمر رضي الله عنه sagt, ألا لا تغالوا في صداق النساء. Übertreibst nicht mit diesem Mehr beim Heirat. Übertreibst nicht, also dass ihr das in die Höhe schießt, sagt ja, ich will 10.000 Euro. Nicht Meher von meiner Frau ist 10.000 Euro. 10.000 Euro, 20.000 Euro. Schau mal nach Saudi-Arabien. Die Mohur dort sind, dass sie so verrückt werden. Allgemein in den arabischen Ländern. Die Leute, er kann nicht heiraten. Erst wenn er 35 ist, 40. Er muss in die Schule gehen, da muss er irgendwo eine Arbeit finden, da muss er sich eine Wohnung und Allah muss dann, warum wegen diesem Meher? Allahumma stan. Und die Leute übertreiben sehr, sehr, la hawla wa la quwwata illa billah. Und sehr oft, ich kenne viele Fälle, Wallah. Er hat viel Geld gezahlt für Meher und ein paar Monate, es ist aus. Ein paar Monate ist es aus. Warum? Keine Bereke, Bruder. Die Leute haben auf die ganze Zeit auf das Materielle geguckt. Sie haben nicht geguckt, dass der Mann und Frau gemeinsam leben, dass sie sich Liebe lernen, damit sie gemeinsam inshallah ta'ala die Sache durchziehen, damit sie selber dieser Religion zur Verfügung stehen, dass sie ihre Kinder auf Koran und Sunna erziehen. Nein. Die Frau guckt, dass sie ihr Geld bekommt, der Mann, Allahumma stan, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sagt der Prophet, wenn das eine schöne Sache in dieser Welt wäre, oder wenn das zu Gottesfürchtigkeit wäre, dann wäre der Prophet der Erste, der das machen würde. Also dieses Übertreiben bei Mehr, bei dieser Brotgabe, dass du einen hohen Mehr verlangst. Wenn das eine gute Sache wäre in dieser Dunya oder Taqwa in Allah, oder wäre das Gottesfürchtigkeit bei Allah, würde der Prophet der Erste sein. Aber nein, der Prophet hat bei keiner seiner Frauen und bei keiner seiner Tochter bei Mehr übertrieben. Das sei jetzt, subhanallah, so wie die Juhal in unserer Zeit das machen, la hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Sagt Omar radiallahu anhu dann weiter, also in diesem, der Mann, ja, la yagli bi sadaqati imratihi hatta yakuna laha adawatun fi qalbi. Der Mann zahlt manchmal sehr viel Mehr, dass das Feindseligkeit in seinem Herzen auslöst gegenüber zu ihr. Subhanallah. Und er sagt, Geleftu fiki illa kalkirba. Ich habe für dich ein Vermögen gezahlt. Du hast mich wirklich kaputt gemacht. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ein Mann, er zahlt urviel Mehr, 10.000, 20.000 Euro zahlt er der Frau Mehr. Und dann später, er denkt sich, Allah, war ich deppert, dass ich so viel Geld für sie bezahle und so. Er guckt sie immer, weißt du, so, so verhasst. So viel Geld habe ich bezahlt. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Der Mann, der übertreibt bei dieser Sache, und dann zwischen denen wird nie so richtig Liebe entstehen. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu, außer Allahumma, wenn es sich wirklich um einen Millionär handelt, oder um eine, wie sagt man das, eine Gegend, dass das üblich ist. Keine Ahnung, nennst du irgendeine Gegend, wo die Leute wirklich alle vollgestopft sind, Kuwait zum Beispiel oder Dubai. Schaut, eigentlich Brüder dieser sogenannten reichen Länder. Die meisten Menschen sind dort arm. Denkst nicht, dass jeder Kuwaiti oder jeder, der in Imarat lebt, dass er ein Millionär ist. Nein, Wallah. Die Millionäre sieht man im Fernsehen, wie sie mit russischen Prostituierten tanzen und so. Scheich mit rotem Tuch tanzt mit russischen und Tänzerinnen aus Ukraine und so weiter. Das sind nur wenige Leute, die Geld haben. Die meisten Muslime sind arm. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Und dass die ganzen Bodenschätze, Erdöl, Gase, diese ganzen, Saudi-Arabien, Leute denken, in Saudi-Arabien gibt es nur Erdöl. Wallahi, ein Student, der mit mir studiert hat, Turki El-Mutairi war sein Name, er war ein Saudi, ja, die Gegend von Tabuk. Er sagt, Wallahi, Ladim, bei uns gibt es eine Gegend, Militär hat das alles abgesperrt, dort darf man nicht reingehen. Wegen was? Wegen Erdöl? Nein, wegen Gold. Er sagt, Wallahi, ich habe zu Hause so ein Klumpen Gold, was wir selber gefunden haben, ist zu Hause bei uns. Ja? Versuch mit diesem Klumpen Gold über die Grenze zu gehen. Wenn sie dich erwischen, gehst du drauf. Ja? Es gibt Gold, Allahu alam wie viel. Geht mal im Harem, diese Goldladen. Ja? Neben Harem, neben der Moschee des Propheten alaihi salatu wassalam, oder neben Mekka, oder dieser neue Burj, der erbaut worden ist neben Kaaba dort, dieser Burj, keine Ahnung wie der heißt, nein, nicht Burj Dubai, in Kaaba, Bruder, dieser Burj Dubai ist in Dubai, genau, ich war letztens so, voriges Jahr waren wir dort, einige Brüder, wisst ihr, wie viele Goldläden es dort gibt? Wisst ihr, wie viel Gold da ist? Und das saudische Gold zählt noch eigentlich zu den besseren. Hier das Gold ist meistens 18 Karat. In Saudi-Arabien ist alles 24. Diese ganzen Goldketten und so. Das sind Tonnen. Weiß ich nicht. Ich habe nie dort Gold gekauft. Ja? Vielleicht, keine Ahnung, Wallah, ich kann mich nicht erinnern, dass ich Gold jemals gekauft habe. Ja? Vielleicht. Ja? Die vier Tochter meiner Töchter sind klein, vier Frauen natürlich. Allah Mustan. Wo sind wir stehen geblieben, Barakallahu Fikum? Wie gesagt, diese ganzen Bodenschätze, die werden nicht verteilt. Ha? So wie Koran und Sunna das ganz genau beschreiben. Dieses Kapitel, ha? Die Bodenschätze, das wird ganz präzise im Fiqh erklärt. Bei allen Mesaif. Aber in den muslimischen Ländern ist das noch. Nicht, es ist nicht so. Sondern nur die Herrscher nehmen das Geld und sie machen damit, was sie wollen. Sie schicken ihre Söhne, diese ganzen Prinzen, diese Fasacha und Munafikin, sie schicken sie, dass sie an Harvard studieren und so, dass sie die Hadara, die Kultur, die westliche Kultur erlernen. Und dann wunderst du dich, wenn der saudische Prinz der größte Munafik ist. Na, er hat das alles in Europa gelernt. Er ist nicht in Medina in die Schule gegangen oder in Riyadh oder dass er mit Ulema sitzt und Koran und Sunna lernt. Nein, seine Professoren waren irgendein Thomas und Jones und keine Ahnung, irgendwelche Schwachköpfe. Und dann kommt er als Schwachkopf zurück und verbreitet seinen Kufr, den er in Harvard oder was weiß ich wo gelernt hat. Ja? Alle arabischen Herrscher, nennt mir einen, der nicht so ist. Hafiz al-Assad, diese Drecksau in Syrien, sein Sohn Bashar, im Westen studiert. Der Jordanische, seine Mutter ist Kafira, der Jordanische, dieser König Abdallah, was ist seine Mutter? Britin, wo hat er studiert? Bei seiner Mutter. Ja? Allah Mustan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wo war Karzai die ganze Zeit? In Frankreich, stimmt's? Ja, in Amerika. In Amerika ist er gekommen, bevor man ihn. Ja? Allah Mustan. Das ganze Öl, Erdöl und so, glaubt ihr wirklich, es wird an Muslime verteilt? Nein, wallah. Jetzt in Tschetschenien. Tschetschenien hat viel Gase und Erdöl auch. Ja? Diese Bodenschätze, Erdgas. Glaubt ihr wirklich, das wird an die Menschen verteilt? Nein, nur das Schwein Kadirov nimmt das Geld. Nur er und baut sich Paläste und ja, in Saudi-Arabien das Gleiche. Die saudische Familie, sie verschenken praktisch das Erdöl an die Amerikaner. Ja. Glaubt ihr, diese irgendwelche Leute bekommen was von diesem Geld? Nein. Wallahi, es gibt in Medina, es gibt ein Viertel gibt es in Medina. Wallahi, wenn du nicht kräftig bist, geh lieber dort nicht hin. Die Leute zerreißen dir die Taschen. Nicht, weil sie Diebe sind, sondern weil sie vor Hunger sterben. Ah, Wallah, ich kann mich erinnern, wir gehen, wenn es im Ramadan ist, der letzte Tag von Ramadan, also die letzte Nacht, morgen ist Bayram. Und da muss man Sadakatul Fitr verteilen. Wir nehmen, kaufen Essen, solche Säcke mit Reis und so weiter und so weiter. Und wir gehen dorthin. Leute, Mauritania, Somalia, Nigeriana, Subhanallah, wenn ihr sehen würdet, wo diese Leute leben, Brüder, du würdest sagen, dieser Mensch ist wirklich, das Mensch ist das stärkste Spezies, was es auf der Welt gibt. Überlebt alles. Hitze, Kälte, Hunger. Dass diese Leute hier so leben, das ist unerklärlich. Ja? Wir gehen dorthin, die sehen schon, wir sind so ein kräftiger geworden und so, sie sehen sofort, wir sind Studenten und so. Ja? Wir bringen dorthin, verteilen den Leuten, den Frauen, die leben auf der Straße. Die leben auf der Straße, schlafen dort auf der Straße und sitzen dort auf der Straße. Wallahi. Ja? Ein saudischer Prinz, ja, 5 Minuten, dass du die Klimaanlage ausschaltest, er bekommt seinen Herzstillstand. Ja. Er verreckt. Allahu Mustan. Er beginnt zu schmelzen wie eine Kerze. Diesen ganzen Fett, was er sich, Allahu Mustan, aufgefressen hat. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Tayyib. Barakallahu fikum, wie wir also erwähnt haben, das Übertreiben mit der Mahr. Der Mann braucht eine Frau. Das ist eine Sache, bei der gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Und der Mann, er zahlt großen Meher. Oder er tut das Geld von irgendwem, wie sagt man das, ausborgen. Oder er bettelt oder bittet, dass die Leute ihm was geben, dass sie ihm was schenken, damit er diesen Meher bezahlt. Und danach stellt sich heraus, dass diese Frau nicht so gut ist. Er hat das Geld schon verloren. Das Geld gehört ihr. Aber sie ist keine gute Frau. Ha? Vielleicht ist sie schmutzig oder vielleicht ist sie vernachlässigt die Familie, die Kinder, sie vernachlässigt ihn. Sie ist eine schlechte Frau eben. Er hat sein Geld schon verloren, Bruder. Das Geld gehört ihr. Was soll er machen? Einen Rückzieher machen? Dann hat er kein Geld und noch keine Frau. Und dann wird sein Leben sehr schwer. Und dann wird das auslösen, dass er seine Frau überhaupt nicht mag. Er hat sich das ganz anders vorgestellt. Ja? Er hat das Geld ausgeborgt. Jetzt muss er das Geld zurückzahlen. Für wen? Lohnt sich das? Talak ihr geben? Kann auch nicht. Wallah, ich habe euch einen Fall erzählt. Manchen Brüdern, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ein Student kommt ohne Bart in die Klasse. In Scharia. Drittes Jahr. Ja? Und ein anderer war schon ein bisschen frech, sagt zu ihm, wo ist dein Bart erst? Das gehört sich auch so. Ganz besonders bei jemandem, der Islam studiert. Wo ist dein Bart? Und der Saudi, er wollte, wie sagt man das, den Spieß umdrehen. Ja? Er nimmt ein Rial raus. Und da drauf ist das Foto von Fahd, dem alten König, der krepiert ist. Und sagt, schau, der hat ja auch keinen Bart. Aber der war klüger. Er sagt, was? Sicher, schau, er hat dieses Saksuka, also diesen Dingsbart. Wie heißt das? Diesen Ice Cube Bart. Ja. Also, er sagt zu ihm, schau, er hat eh Bart. Er ist ein Mann. Man sieht, dass er ein Mann ist. Er hat wenigstens da, du hast nichts. Ja? Er hat sich verteidigt. Ist der, weil wenn er sagt, na und, ist das ein Beweis? Indirekt hat er irgendwas gegen den König gesagt. Der eine sagt, okay, geht zur Direktion und sagt, er redet gegen den König. Raus aus Saudi-Arabien. Und Verbot. Wallahi. Wenn jemand dich nur beschuldigt, dass du irgendwas gegen den König gesagt hast, du fliegst raus aus der Schule. Außer du hast extrem gute Beziehungen mit Schuyuch und mit Leuten, die der Regierung nahestehen. Ja, dann kommen sie und sagen, na, auf keinen Fall, das ist sicher nicht, er ist einer von uns. Der wird so etwas nie machen. Ja, Allahu Mustan, Al-Muhim. Wisst ihr, was dieser Student sagt, dieser Saudi? Er sagt, ich sag's dir ehrlich, was passiert ist. Er sagt, Wallah, ich habe einen Bart gehabt. Ich habe eine Frau geheiratet. Ich habe mich deppert gezahlt. Ich habe wirklich einen gewaltigen Mehr bezahlt. Ihr Vater ist Labit in Asker. Also ihr Vater ist Askeri. Ja. Ist beim Militär ein Offizier. Ihr Vater ist Offizier beim saudischen Militär. Wallahi, egal was passiert. Kleinigkeit. Sie ist sofort, Papa, komm, willst du mich abholen? Der macht Ärger. Und der Vater kommt mit seiner Uniform. Und ich darf nichts machen. Ja. Wallahi, wenn ich ihr Talak gebe, was soll ich machen? Ich habe viel Geld verloren. Ich habe so viel Geld bezahlt für die Heirat. Die Heirat selber, die Hochzeit, Brüder. Ich war bei so einer Hochzeit. Ja? Mehrmals. Es gab einen Bruder von uns, mashallah, auf unserem Manhaj. Und er hat geheiratet. Ja? Und er wollte bei seiner Hochzeit seine Akida demonstrieren. Ja? Alle Saudis tragen rotes Tuch oder weißes Tuch und weiße diese Gelabia. Das ist, wie sagt man das? Standard. Ja. Und du darfst ja nicht anderen muslimischen Völkern ähneln. Das ist Erniedrigung. Dass du dich wie ein Afghaner oder wie ein Pakistaner ansiehst, das ist Erniedrigung. Wisst ihr, was dieser Bruder gemacht hat? Er hat, das war der größte schwarze Turban, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Der hat so einen riesigen schwarzen, er hat noch original, bei irgendeinem Afghanen hat er das gefunden. So ein Turban mit diesen langen Dings, einen schwarzen Umhang hat er angezogen mit diesen goldenen Verzierungen wie ein Scheich. Und er geht. Er hat sich die Kuchel auf die Augen gelegt. Ich sage, oh, Mashallah, was ist das für ein Bräutigam? Ist das ein Mujahid oder ein Bräutigam? Allahu Akbar. Seine Familie hat ihn extrem dafür kritisiert, dass er das gemacht hat. Ich sage, wie viel hast du bezahlt für die Hochzeit? Er sagt, 15.000 Rial. Nur für die Hochzeit. Ich sage, und wie viel musstest du zahlen? Er sagt, 10.000 Rial. Ich sage, aber das ist schon... Was ist das? Ja? Euro sind 15.000 Rial sind 3.000 Euro. Und der Meher, 10.000 Euro, sind 2.000 Euro. Also 5.000 Euro. Das ist schon viel. Wallahi, das ist ganz besonders viel. Er hat nicht gearbeitet. Ja? Er war Student. Ja. Hat studiert. Ayo. Ich wollte nicht seinen Namen nennen, aber Khaira. Ja. Es ging mit ihr ein paar Monaten. Er hat ihr Talak gegeben. Ich denke, Bruder, wieso hast du ihr Talak gegeben? Er sagt, Wallah, es gab Meinungsverschiedenheiten unter uns. Ja. und er sagt, ich würde niemand nicht einmal im Traum daran denken, sich zu beschimpfen oder sich zu beleidigen oder wie er will, sie zu schlagen. Nein, wir passen nicht zusammen und ich habe mich von ihr getrennt. Ah, ich sage, gut. Gut, das ist eine gute Einstellung. Aber das erste, der erste Teil. Aber der zweite Teil, dass du ihr Talar gibst, ist keine gute Einstellung, weil ihr seid erst ein paar Monate zusammen. Ja. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und es dauert Zeit. Manchmal dauert es, dass es funkt, sozusagen. Manchmal funkt es von Anfang an. Ja. Manchmal dauert es ein bisschen. Aber das ist ein Vertrag zwischen dir und zwischen ihr. Ehe ist nichts anderes als was? Dass du der Frau das Leben erleichterst und dass die Frau dir das Leben erleichtert. Ihr seid wie gute Freunde. Ihr unterstützt euch gegenseitig. Ja? Oder nicht? Ihr unterstützt euch, lebt zusammen und so. Wenn es zum Krach kommt, ja? Dass das Leben unerträglich ist. Jeden Tag hast du irgendwelche Sorgen und dies und Frau macht Probleme oder die Frau beschuldigt den Mann für dies oder das und so. Ja? Dass ihr euch gegenseitig, wie sagt man das, ans Google geht, dass sie euch gegenseitig schlägt oder tötet oder was weiß ich was. Allah subhanahu wa ta'ala hat hier eine Tür geöffnet. Trennt euch und geht verschiedene Wege in Ruhe, ohne Streit und ohne was weiß ich. Weil sehr oft, ihr wisst, Barakallahu fikum, liest die Zeitungen, was ist alles in Ehen passiert. Der Mann letztens, dieser Schwachkopf, wollte seine Frau heimzahlen, er hat seinen Sohn erschossen. Dieser Alevite noch, ist ja auch kein Wunder, Schwachkopf. Er wollte seine Frau heimzahlen, er tötet seinen eigenen Sohn. Bei uns, ihr habt sehr viele Geschichten, Frau erschlägt Mann. Wallahi, bei uns eine Frau hat ihren Mann mit Axt getötet. Er hat sie jeden Tag verprügelt. Und eines Tages, Allah, hat sie die Nerven verloren. Er war draußen im Garten, sie kommt von hinten, zack, mit der Axt, pop. Er war sofort tot, Habibi, wie eine Maus. Mausetot. Warum? Ihr versteht es euch nicht drin? Jeder geht seine eigenen Wege. Der Mann wird inshallah eine Frau finden, die zu ihm gut passt. Und die Frau wird inshallah einen Mann finden, der zu ihr gut passt. Sie werden glücklich leben. Alhamdulillah. Aber etwas mit Gewalt zu machen, das gibt's nicht. Dass du etwas mit Gewalt... Geht nicht, Brüder. Barakallahu fikum. Das ist unmöglich. Es passt nicht. Der Professor Name sagt, die Herzen, die Seelen sind wie Armeen. Ja, wie Armeen. Wenn sie sich finden auf einer Wellenlänge, dann verbinden sie sich und werden eins. Wenn sie aber nicht eins sein, wenn sie sich nicht auf der gleichen Wellenlänge finden, sie trennen sich und jeder geht seinen eigenen Weg. Barakallahu fikum. Na, auf jeden Fall, dass der Mehr klein ist, das ist Baraka. Ja? Das ist Baraka. Wir haben schon vorher viele Sachen über Nikah erwähnt. Ja? Das, was wirklich zählt, wenn du deine Tochter oder deine Schwester oder irgendeine andere Frau verheiraten willst, die unter deiner Dingsobhut steht, ja? Dann guck auf das Wichtigste. Din und Akhlaq. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn zu euch jemand kommt und verlangt, dass ihr ihn verheiratet, ihr seid mit seiner Religion zufrieden. Also mit seiner Akida und mit seinem, wie sagt man das? Mit seinem Praktizieren der Religion. Ihr seid damit zufrieden und ihr seid mit seinem Akhlaq zufrieden, mit seinem Benehmen. Ein guter Mensch. Ja? Verheiratet ihn, sonst wird Fitna auf dieser Welt entstehen. Fassad, Unheil wird ausbrechen. La haula wa la quwwata illa billah. Ja? Ein Bruder kommt, der hat kein Geld. Ja? Allahu musta'an. Er sagt, ja, ich würde gerne deine Tochter heiraten und so. Du sagst, Wallahi, du bist ein guter Bruder. Deine Religion ist, mashallah, wie du Islam praktizierst. Und dein Akhlaq, wie du dich benimmst. Du bist nicht einer, der auf andere eifersüchtig ist oder Hass in seinem Herzen trägt. Ja? Dass du ständig gegen jeden irgendwas hast. Wenn du einschläfst, schmiedest du schon Pläne, wie werde ich ihn fertig machen und so. Nein, du bist ein Mensch, der mit schönen Akhlaq ist und mit einer guten Religion. Und dann sagst du, ja, aber Bruder, tut mir leid, du bist arm oder du hast nicht so viel Geld oder so, nein, kann ich. Nein, weil solche Leute sind die wenigsten in unserer Zeit. Einer mit richtiger Din, mit richtiger Akhida und mit einem schönen Akhlaq. Das sind die wenigsten Menschen in unserer Zeit, Wallah. Du wirst Leute finden, er hat zwar richtige Akida, aber er hat, a'udhu billah, einen schlechten Akhlaq. Ha? Wie viele, so viele du willst. Okay, was heißt das, so viele du willst? Muslime sind sowieso wenig. Na? Oder du findest jemanden, der hat einen schönen Akhlaq, aber er ist Mubtadiya. Oder du findest einen, er ist der ärgste Jahil, der ärgste Schwachkopf, aber er hat wirklich urviel Geld. Ha? Und du denkst, ja, Hauptsache sie lebt gut. Wenn sie viel Geld hat, wenn sie Auto hat, wenn sie, all anderes wird sie schon verkraften, dass ihr Mann Schwachkopf ist, dass er trinkt und raucht und mit der Religion spielt, mit den Gebeten spielt. All das, das wird schon, Hauptsache sie, ihr geht's gut. Weil der Mann selber, sehr oft ist das eine psychologische Sache, sehr oft, der Mann hat ein schweres Leben gelebt, in Armut. Und er denkt sich, ja, das Gleiche will ich nicht meiner Tochter antun. Ja, Rabbi, wo ist Koran und Sunna? Wer hat dir erlaubt überhaupt, dass du zählst oder dass du dividierst? 1 plus 1, dass du rechnest. Das gibt es im Islam nicht. Im Islam gibt es Koran und Sunna. Das, was befohlen wird, machst du. Das, was der Prophet Sallallahu alaihi wasallam dir vorschlägt, machst du. Das, was man dir verbietet, verlässt du. Ha? Dort, wo es keine Texte gibt, dort, wo es dir überlassen ist, dass du selber dividierst, dividier. Aber bei dieser Sache sind die Texte klar und deutlich. Wenn ein Mann, ein Muslim zu euch kommt, mit einer guten Religion, er ist ein rechter Mu'min, aufrechter Mu'min und einen schönen Akhlaq hat er, verheirate ihn, subhanallah. Wo ist das Problem? Ha? La hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wallah, ehrlich gesagt, sehr oft, ich kenne viele Brüder, sie würden ihre Töchter verheiraten, aber die Umgebung, in der wir leben, die Zeit, in der wir leben, die Leute, die Krankheiten, die sich in den Seelen der Menschen verankert haben, sind alles Grund, dass der Vater sehr vorsichtig ist und sagt, na wallah, ich kann nicht meine Tochter verheiraten. Ganz besonders nicht in unserer Zeit. Schau ihn an, heute ist er auf richtigen Manhaj und morgen ist er schon ein Spion und arbeitet für die Kuffar. Ja. Heute hat er so einen Bart und Mashallah und redet über Koran und Sunna und morgen geht er zum Kuffar und verpfeift seine Brüder. Was heißt da verpfeifen? Das erzählen, was überhaupt nicht stimmt. Hauptsache er zieht sich aus der ganzen Schlinge raus. Ja? Wie viele solche Leute? Heute ist er richtiger. Oder einer kommt und redet, oh, die Tawarit und dies und das und da. Und dann morgen siehst du ihn, er betet bei Ahlul Bidah, der schlimmsten Sorte in Jemaah. Was ist da los? Das ist eine gefährliche Sache. Man kann den Leuten nicht trauen. La haula wa la quwwata illa billah. Und es ist selten, selten, dass du jemanden findest, der wirklich richtige Akida hat und ein schönes Benehmen. Wenn du das findest, wallahi, kümmere dich nicht um, ob er Geld hat oder nicht. Das ist eine Nebensache. Allah subhanahu wa ta'ala wird solche Mu'minin niemals im Stich lassen. Ja? Auf der anderen Seite, auch wenn er jetzt reich ist, er ist reich, ja? Er ist reich, stinkreich, und er heiratet eine Tochter. Ja? Ein Monat später, er verliert alles, was er hat, er geht bankrott. Was wird die Frau machen? Ihn verlassen? Das geht nicht. Sie kann ihn nicht verlassen. Sie kann ihn nicht verlassen. Nach Koran und Sunna kann sie nicht verlassen. Sie bleibt bei ihm und teilt sein Glück und sein Unglück. Ja. Und außerdem, eine zweite Sache. Wieso denkst du, dass unbedingt so ein guter, aufrechter Mu'min zu dir kommen wird? Ja. Er wird kommen, wenn deine Tochter aufrecht ist. Dann wird er vielleicht kommen. Ja. Wenn deine Tochter eine aufrechte Mu'mina ist oder deine Schwester, dann wird wahrscheinlich auch der Bräutigam ein aufrechter Mu'min sein. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Aber deine Tochter ist zum Beispiel Diophasiker, spielt mit der Religion und du suchst den besten Mu'min für sie, das ist auch Betrug. Das ist Betrug. Ja? Und so etwas gibt es sehr oft. Wallahi, es gibt Leute, er hat so ein Bart, a'udhu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. So ein Bart hat er, lebt urlange im Islam, sozusagen, ja, Koran und Sunna, ja, ja. Seine Töchter, na'udhu billah, ich würde ihr nicht einmal geben, dass sie meine Ziege melkt. Und schon gar nicht, dass ich sie als Frau nehme. Ja, ich würde ihr nicht einmal meine Kuh anvertrauen. Ich würde sagen, nein, ich mache lieber das selber. Ich gehe selber und melke die Kuh, als dass du meinst, wirst irgendwas Allah muss dann anrichten. Na'udhu billah. Deswegen, wallahi, das, was wirklich zählt, das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna akramakum inda Allahi atqakum. Die Besten bei Allah subhanahu wa ta'ala sind die, die Allah am meisten fürchten. Das ist, wallahi, das, was zählt. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Na'am. Auf jeden Fall, was ist die Hikma? Die Hikma von Mahr. Die Hikma, die Weisheit, von, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Brautgabe vorgeschrieben hat. Was ist die Hikma? Aslen bei uns. Eine Grundregel ist, dass die Hikma in Wirklichkeit nicht so wichtig ist für uns. Warum hat Allah Schweinefleisch verboten? Was steht da? Nicht so wichtig. Warum hat Allah Alkohol verboten? All das ist nicht so besonders für uns wichtig. Das, was für uns wichtig ist, dass du das machst, was Allah dir vorschreibt. Aber die Hikma bei Mahr, was denkt ihr, was ist es? Dass du damit... Absicherung. Nein. Absicherung. Wertschätzung. Nein. Wertschätzung. Dass du die Frau, wie sagt man das? Du erweist dir einen Respekt. Du sagst, so eine Frau wie du verdient wirklich einen guten Mahr. So eine Frau wie du verdient, dass man ihr einen Mahr gibt als anderen Frauen. Mehr als anderen Frauen. Damit sich die Frau wirklich, wie sagt man das? Geehrt fühlt. Nicht, dass du sein Geizhals bist, dass du denkst, ja, wo gibt's Aktion minus 50%, dass ich irgendwo... Nein! Also sagst du, ja, Allah, ich gebe, Bismillah. Wenn du hast, wenn du nicht hast, sagst du, ich habe nicht, aber wenn ich hätte, Wallahi, dir würde ich so und so viel geben. Dass die Frau sich dass dich die Frau also geehrt fühlt. Barakallahu fikum. La hawla wa la quwwata illa billah. Was du gesagt hast, war Vorsorge? Absicherung. Ja. Absicherung gibt es hier nicht. Die Absicherung ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil der Mann ist sowieso verpflichtet, die Frau zu ernähren, die Wohnung zu besorgen oder Haus, die Kleidung. Alle Kosten gehen auf wen? Auf den Mann. Die Frau muss nichts verdienen. Sie muss nicht arbeiten. Sie muss keine Kohle ins Haus bringen. Du musst das machen. Und du darfst auch die Frau nicht verpflichten. Dass du sagst, komm Frau, mach irgendwas. Es geht nicht mehr so weiter. Die Frau sagt, von was dann geheiratet, Schwachkopf, wenn du kein Geld hast. Ich mache gar nichts. Das ist deine Aufgabe. Meine Aufgabe ist hier im Haus. Mit den Kindern und mit den Haussachen. Deine Aufgabe ist, das Geld zu bringen. Ja? Das ist so im Islam. Aber die Leute, ja Rabbi, ja Rabbi. Ich habe sehr oft, Wallahi, Leute gesehen. Ja? Auch unter Muslimen. Wisst ihr, was sie machen? Ja? Er schickt die Frau in die Arbeit und er bleibt zu Hause Fernsehen schauen. Es ist wirklich Katastrophe. Wallah. Und er schaut, dass er die Frau irgendwie ausnützt, weißt du? Dass er die Frau irgendwie... Wie soll das gehen? Du nutzt die Frau aus. Du bist der Mann, du bist der, der zahlt. Und die Frau ist nicht die, die zahlt. Die Frau ist für zu Hause zuständig. La haule wa la quwwata illa billah. Aywa. نعم وتستحب also der nächste Punkt وتستحب تسميته الصداق وتهديده في العقد لقطع النزاع. Wie gesagt, es ist erwünschenswert, dass man das im Vertrag erwähnt und dass man schreibt, wie viel der Sadaq ist, wie viel der Nikah ist. 2000 Euro, 3000 Euro, 5000 Euro, 1000 Euro, 50 Euro. Dass man das aufschreibt und dass die Zeugen, zwei muslimische Männer, Kafir kann nicht dabei sein und kein Mubtadiyah. Ja, dass sie hier aufschreiben, dass sie das sehen und sagen, ja. Warum? Damit es später keine Probleme gibt. Die Frau kommt und sagt, ja, ich habe mir eigentlich gesagt, ich will 5000. Er sagt, nein, 3000, hin. Alles steht hier, Unterschriften sind da. Die Sache ist geregelt. Versteht ihr nicht, Barakallahu fikum, dass es keine Probleme gibt. Na, aywa. La hawla wa la quwwata illa billah. Das haben wir erwähnt. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wie gesagt, es ist auch erlaubt, dass man den Mahr später bezahlt. Wenn die Frau damit einverstanden ist. Wenn die Frau sagt, ich will 2000 Euro Mahr. Und der Mann sagt, ich akzeptiere, ich nehme das an. Aber das Geld kann ich dir nicht jetzt geben. Das Geld kann ich dir erst später geben. Und dass sie dieses später auch erwähnen. Weil später, was ist später? Später ist bis jüngsten Gericht, all diese Zeit heißt später. Später in 100 Jahren. Nein, dass wir das später erwähnen. Sobald ich das Geld habe, gebe ich es dir. Zum Beispiel, du sagst deiner Frau später. dann verdienst du irgendwo 2.000, 3.000 Euro. Und dieses Jahr, die Leute, Muslime organisieren Hajj. Du warst nicht Hajj. Was machst du? Gehst du Hajj oder gibst du deiner Frau Meher? Du gibst deiner Frau Meher. Und das ist wichtiger als Hajj. Ja. Warum? Weil da, der Hajj ist zwischen dir und zwischen Allah. Und Pflicht ist er nur, wenn du kannst. Ja? Aber dieses Meher, du hast dich verpflichtet, als du gesagt hast, später. Und jetzt ist später. Kohle her. Außer die Frau sagt, nein, ich verzichte. Entweder sie sagt, ich verzichte definitiv, oder sie sagt, ich sehe, du willst Hajj machen, geh. Mach Hajj, inshallah ta'ala. Du wirst das Geld ein anderes Mal wieder verdienen. Das Geld gehört ihr. Barakallahu fikum. Naam. Nawiyatus Sadaq. Das ist der nächste Punkt. Nawiyatus Sadaq. Was kann man als Sadaq alles geben? Was kann man als Mehr alles geben? Ja. All das, was einen Wert hat, ja? All das, was man für Tijara benutzt, als Handelsware, kann man auch als Sadaq geben. Du kannst zum Beispiel ein Auto sagen, Mehr ist Auto. Ja. Die Frau sagt, ich will Mehr Toyota. Oder sie sagt, ich will Ferrari. Ja. Oder sie sagt, ich will eine Goldkette. Oder sie sagt, ich will 20 Goldmünzen von den, keine Ahnung, irgendwelchen Münzen. Ja. Oder sie sagt, ich will Mehr in australischen Dollar. Ja. Habt ihr australische Dollar schon gesehen? Die sind aus Kunststoff, so wie Plastik. Du nimmst und zerknitterst es so, ja, und dann lässt du es los, guck, sie geht wieder auseinander. Man kann nicht zerreißen. Ah, ja, man kann nicht zerreißen, man kann es, du kannst es in der Waschmaschine waschen. Rumänische ist auch so. Keine Ahnung. Genau. Ist schon gut. Bitte. Ja, nicht so wichtig. Jetzt wird einer sagen, bei uns in Afghanistan ist es ganz anders. Der Dritte sagt, ja, bei uns in Kurdistan. Wenn es so etwas geben sollte. Ja, das war nur Spaß. Barakallahu fikum. Ja, dass wir nicht das Thema öffnen. Ja? Ja. Jemand wird von euch fragen, darf man Umrah oder Hajj als Mehr geben? Ha? Umrah und Hajj, hat es etwas, was man anfassen kann? Nein. Ha? Und das ist eine problematische Sache, Brüder, Barakallahu fikum. Deswegen jeder, der seine Frau versprochen hat und sagt, Halas, Mehr ist Umrah, Mehr ist Umrah, ich zahle dir Umrah, das ist keine gute Sache. Er sollte wieder mit seiner Frau sich hinsetzen in Shalotella und sich ein Meher ausmachen. Ja, warum? Weil das kann wirklich hin zu Problemen führen. Das kann zu Problemen führen. Weil der Preis von Umrah, er steigt ständig. Oder nicht? Hajj war vor 10 Jahren wie viel? 1000 irgendwas Euro. Ja, 1000 Euro. Wie viel ist jetzt Hajj? 3500, 3700 verlangen die Leute. Ja, du hast geheiratet wann? Vor 10 Jahren. Ja? Und du hast geglaubt, ja, nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr, 10 Jahre sind vergangen und jetzt 3700. Denkst du dir, ja, wie hätte ich damals mehr zahlen sollen? Und dann gibt es Probleme, die Frauen sagen, nein, ich will. Deswegen nur materielle Sachen, barakallahu fikum, aywa. Aber man kann nicht zum Beispiel ausmachen, sie will mehr Umrah. Und du gibst ihr Geld, du sagst, du hast zum Beispiel 3 Monate oder 4 Monate. Und jetzt gehen wir also Umrah. Und du gibst aber das Geld. Und mit diesem Geld zahlst du. Das ist das Beste, barakallahu fikum. Du sagst, Umrah kostet so und so viel. Da ist das, du bekommst das Geld, was die Umrah kostet. Oder was der Hajj kostet. Aber Hajj hin und her, ich soll die Hajj bringen und so. Allahu alam, ob das möglich sein wird. Weil stell dir vor, du hast zwar das Geld für Hajj. Ja? Für sie, aber nicht für dich. Was soll ich machen? Ja? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Außer du sagst, Salas, ich zahle dir Hajj, ja? Und du darfst mit deinem Vater gehen oder mit deinem Bruder, ich bleib hier. Ja? Du musst dafür auch bereit sein, Bruder, weil das Geld gehört dir. Du hast es ihr versprochen, damals, als du um ihre Hand angehalten hast. Und der Vater sagt, ich verheirate dich mit Aisha, Mehr ist Hajj. Ja? Und du sagst, ich akzeptiere. Und sie sagt, ich akzeptiere auch. Und Allah hört das alles, Azzawajal. Ja? Dieses Geld gehört dir, mein Bruder. Und dann sagst du, Allah, ich gebe dir und ich gebe dir Erlaubnis, du darfst mit deinem Vater Hajj gehen. Ich kann nicht gehen, ich habe kein Geld, was soll ich machen? Das ist wirklich korrekt, wallah. Ja, aber viele Leute, weil sie so Jahle sind und hochnäsig sind, ja, und er will nicht, dass meine Frau sagt, Frau ist Hajj und du warst nicht Hajj. Ja? Ey, das sind Schwachköpfe. Deswegen, dass es keine Probleme gibt, lieber aufs Materielle. Ja? Was kann man noch als Mehr geben? Handy, Computer, alles, was einen Wert hat. Diamanten, Rubinen, Smaragde, ja, ein Barrel Naft, also Öl, Erdöl. Ja, alles, was einen Wert hat. Echt? PlayStation. Na, auf jeden Fall, das, was wichtig ist, man muss, die Frau soll gucken, dass sie dem Mann die Sache erleichtert. Ja? Und andere Muslime auch. Weil wenn ein Muslim und eine Muslime heiraten, das ist ihr eigener Nutzen und das ist Nutzen für die ganze Mujtamiya. Stell dir vor, wir hätten alle unsere Brüder in der Jama'a wären verheiratet. Ja? Es gäbe viel weniger Probleme. Die Brüder wären öfter in der Moschee. Die wären schon, die würden sich mehr auf andere Sachen konzentrieren. Ja? Aber Allah Mustan, ehrlich gesagt, in unserer Zeit hat sich alles falsch verdreht. Die meisten Brüder in der Moschee sind die, die nicht verheiratet sind. Weil die verheiratet sind, sitzt mit seiner Frau, während die Brüder hier beten, er trinkt mit seiner Frau einen Kaffee und lässt sich gut gehen und Mashallah. Das ist schön. Hey, Bruder, Moschee, komm, bete, Allahu Akbar. Wir sehen immer mit deiner Frau. Ja? Verstehst du mich? Alle Brüder heiraten, Mashallah, unterstützen sich gegenseitig, Schwestern heiraten. Es gibt keine Fitna, es gibt keine Probleme in der Jama'a, in der islamischen Gemeinschaft. Ja? Alles wird besser. Ja? Du lässt auf der anderen Seite, du willst nicht die Jungs verheiraten, weil sie kein Mehr haben. Ja? Die Frauen verlangen zu viel Mehr. Die Leute sind ureitel. Die meisten Menschen sind unverheiratet. Geht's mal nach Jordanien. Die meisten Leute sind nicht verheiratet. In Saudi-Arabien, obwohl sie so viel Geld haben, die größte Scheidungsrate ist in Saudi-Arabien. Die meisten Menschen sind nicht verheiratet. Jugendliche spazieren auf den Straßen, gucken deppert. Warum? Kann nicht heiraten. Würde er heiraten, würde er wahrscheinlich zu Hause sitzen. Nicht auf der Straße herum wie ein Köter. Und die Moschee geht das sowieso nicht. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Naam. Naam. Ist das egal, wenn man das sagt, vorher oder nachher? Das haben wir am Anfang des Vortrags gesagt. Du bist zu spät gekommen. Inshallah. Also grundsätzlich, ja, grundsätzlich wird der Mehr im Akt, im Ehevertrag geschrieben. Ja. Wenn du zum Beispiel zu jemandem gehst und sagst, ja, ich bin gekommen, ich will deine Tochter heiraten, ja, und er sagt, ja, ich verheirate dich mit meiner Tochter, Mehr ist 2000 Euro, und du sagst, ich akzeptiere, die Ehe ist schon geschlossen, fertig. Man braucht nichts mehr. Ja. Zwei Zeugen, das ist eine andere Geschichte jetzt. Ja? Du erwähnst also im Voraus den Mehr. Ja? Und grundsätzlich ist es Mustahab, ist es erwünschenswert, dass du den Mehr vorher bezahlst. Ja? Aber wenn die Frau damit einverstanden ist und dir sagt, du kannst ihn morgen bezahlen oder übermorgen oder in einer Woche. Aber all das sollte festgelegt werden. Dass die Frau sagt, ich bekomme den Mehr vor dem Geschlechtsverkehr. Vor der ersten Hochzeitsnacht oder in der ersten Hochzeitsnacht. Wenn du das versprichst und sagst ja, dann hat sie das Recht zu sagen, nein, es gibt keinen Geschlechtsverkehr, bis du die Kohle nicht hergedrückt hast, Bruder. Bruder im Islam. Hey, verstehst du mich, Barakallahu? Sie hat das gehört dir. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wenn sie aber sagt, na, du kannst es in ein Jahr zahlen, inshallah, das ist kein Problem. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Dann ist das inshallah ta'ala. Die Frau, wie gesagt, kann auch verzichten auf den Mehr und sagen, ich schenke dir den Mehr. Diesen Mehr, den du mir zahlen wolltest, schenke ich ihn dir. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aber wie gesagt, wenn die ersten zwei Sachen passen, wird Mehr die kleinste Sorge sein. Stell dir vor, die Religion des Mannes ist aufrecht und sein Achlak ist aufrecht. Ja? Und die Frau sagt absichtlich, ich will 10.000 Euro. Aber du musst sie mir nicht jetzt geben. Ja? Sie will sehen, was ist mit ihr? Ist das ein Mann? Ist er ein großzügiger Muslim? Oder ist er irgend so sein, wie sagt man das? Sein, wie nennt man das? Solche Versager, solche gierigen Füchse, die nur gucken, Geizhälse, die nur gucken, dass sie irgendwo sich... Ja, sie will sehen, ob der wirklich ein Mann ist mit Charakter. Ja. Er sagt, Talas, du bist eine Frau, die wirklich nicht nur 10.000 Euro verdient, sondern viel mehr. Ja. Sie sagt, Talas, ich akzeptiere. Später sagt sie zu ihm, ich will überhaupt kein Mehr von dir. Ja. Ich wollte nur sehen, mit wem ich es zu tun habe. Weil ich will nicht mit jemandem verheiratet sein, der ein Geizhals ist. Einer, der nichts wie Sebilila ausgeben will. Er gibt nichts für die Dawa aus. Er gibt nichts für als Sadaka. Er gibt nichts als Spende. Er gibt nichts als Zeka. Er will so einen Mann nicht heiraten. Ja? Weil meistens geizige Leute sind die unzufriedensten Leute der Welt. Auch wenn er ein Millionär ist. Milliardär. Billionär. Und was es auch noch immer gibt. Das sind die unzufriedensten Menschen, wenn es sich um das Materielle handelt. Wallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Und das sind die größten Fukara, das sind die größten armen Schweine, die es gibt. Ja. Allahu mustan. Aber einer, der zufrieden ist, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, er ist zufrieden. Und der Mu'min sagt, Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was zu mir passt. Wäre ich wahrscheinlich reich, wäre ich a'udhu billah, wie dieser kuwaitische König oder der emiratische König oder der König von Katar. Oder ich wäre wie Bill Gates oder ich wäre wie irgendein anderer Kafir. Alhamdulillah, dass das so ist. Versteht ihr mich, Barakallahu fik? Hasbunallahu. Wir nehmen mit ihm. Ist schon er da? Ja. Er sah nicht schon. Halas. Es gibt inshallah ta'ala, diese Mas'ala läuft weiter. Das sind noch sehr wichtige Sachen, die wir erwähnen müssen, inshallah ta'ala. Nächstes Mal. Ja? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين